فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Wen Allah recht leiten will, dem tut er die Brust auf für den Islam. Und wen er in die Irre gehen lassen will, den macht er die Brust eng und bedrängt. Ja, das heißt, derjenige, den Allah recht leiten will, der spürt die Liebe zum Islam. Der sieht die Wahrheit und überwindet die Hindernisse. Die Brust wird ihm geöffnet und mit Freuden akzeptiert er das Wort Allahs und geht mit Freuden darauf zu. Ja, genau wie es in diesem Hadith auch heißt, authentisches Hadith vom Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, dass man yuridillahu bihi khayrin yufaqihu fid din, dass für wen Allah Gutes will, den gibt er das Verständnis von der Religion. Im Gegensatz dazu, وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ, und wen Allah, wen er in die Irre gehen lassen will, dem macht er die Brust eng und bedrängt, so als ob er in den Himmel hochsteigen sollte. So legt Allah den Gräuel auf diejenigen, die nicht glauben. Ja, vor 1400 Jahren und noch mehr wusste keiner, dass wenn man in die Höhe steigt, dass in höheren Gebieten der Sauerstoff abnimmt, also weniger da ist und somit das Atmen schwerer fällt. Ja, deswegen, Allah gibt hier im Koran das Gleichnis der Höhe, dass wen Allah nicht recht leiten will, dem kommt es so vor, nämlich wenn er, und wen will Allah nicht recht leiten? Das ist auch wichtig, wen will Allah nicht recht leiten? Das ist derjenige, der Wahrheit gesehen hat und er sie aber abgelehnt hat. Er sich entschieden hat, dass ich will das nicht. Derjenige spürt also diese Enge im Herzen, vor dem Erwähnen Allahs. Ja, er spürt diese Enge, wenn die Wahrheit ihm präsentiert wird. Ja, er spürt diese Schwerfälligkeit im Akzeptieren der Wahrheit. Es ist ihm schwer, es ist ihm so schwer, wie einer von uns einen hohen Berg aufsteigen würde und ihm das Atmen schwerfallen würde. Ja, deswegen, wenn immer wir so etwas spüren sollten, müssen wir sofort aufhorchen. Ja, so wie man in ab einem bestimmten Alter oder manche sogar vielleicht auch im jungen Alter schon den Blutdruck immer wieder überprüfen. Warum? Weil sie sich schützen wollen, dass nicht etwas Schlimmeres noch passiert. Ja, deswegen heißt es, einer unserer Gelehrten hat gesagt, das überprüfe dein Herz in drei Zuständen. Einmal in der Gemeinschaft, also in der Sitzung, wo Allahs gedacht wird. Dann, wenn du alleine bist. Und dann, wenn du den Koran verliest. Und wenn man in diesen drei Situationen das Herz nicht spürt, dann soll man Allah um ein Herz bitten, denn man hat kein Herz. Ja, mit anderen Worten, das Herz ist schon, das Herz, wo der Iman ruht, ist schon so, als ob es ein totes Herz wäre. Ja, deswegen bitten wir Allah um ein heiles Herz, wo Iman sich aufhalten kann, ruhen kann, damit wir anderen eine Inspiration werden, so wie der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sogar seinen Feinden eine Inspiration war. Ja, nicht schwerfällig, ungern, mit engen Herzen, mit enger Brust auf Allah zugehen, als ob es eine Bürde wäre, als ob man irgendwo mühsam hochsteigen würde. Ja, zu Allah zu steigen ist ja sich zu erheben und das ist schwer, außer wenn man an Allahs Seil festhält. Ja, für den wird es dann leicht gemacht. Und dies ist der Weg deines Herrn, ein gerader. Nunmehr haben wir die Zeichen ausführlich dargelegt für Leute, die bedenken. Für sie gibt es die Wohnstätte des Friedens bei ihren Herrn. Lahum darus salami inda rabbihim. Darus salam, die Wohnstätte des Friedens. Er ist ihr Schutzherr für das, was sie zu tun pflegten. Ja, darus salam, das Paradies, weil es dort nur Frieden und Ruhe und keine Sorgen und keinen Zwist mehr gibt. Unser Problem ist, dass wir all dies schon hier suchen. Ja, hier wollen wir schon alles perfekt, alles schon nach unseren Maßstäben haben. So wie wir es wollen, so wie es uns gefällt. Wir wollen das Paradies hier schon bauen. Aber Allah sagt, das ist nicht möglich. Wir sollen es im Jenseits suchen. Und dann wird auch Allah uns auch hier schon eine Ruhe des Herzens geben und schon uns den Genuss spüren lassen, der uns vielleicht in Jenseits dann umso vervielfachter und größerer Art und Weise und prächtigerer Art und Weise dann erwartet. Und an dem Tag, da er sie alle versammelt, wird er sagen, O Gesellschaft der Dschinn, viele Menschen habt ihr verführt. Ja, daran sieht man, dass auch die Dschinn auch auferweckt werden also und auch den Rechenschaft Hisab ablegen müssen. Und ihre Schützlinge unter den Menschen sagen, unser Herr, wir haben voneinander den Vorteil genossen und haben nun unsere Frist erreicht, die du uns gesetzt hast. Er wird sagen, das Höllenfeuer ist euer Aufenthalt, ewig darin zu bleiben. Außer Allah will es anders. Gewiss, dein Herr ist allweise und allwissend. Und für wen will Allah es anders? Das sind die nämlich, die auf den Weg gewandelt sind, die zum Darus Salam, welcher zu Darus Salam geführt hat, die das vor Augen hatten, die das als Ziel hatten. So machen wir die einen Ungerechten zu Beschützern der anderen für das, was sie erworben haben. Ja, und schaut mal, wie es heißt, ihre Schützlinge unter den Menschen sagen, unser Herr, wir haben voneinander den Vorteil genossen. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir auch darauf schauen, wem schenken wir unsere Loyalitäten? Wer ist unsere enge Gesellschaft? Wem helfen wir? Wer hilft uns? Nach welchen Kriterien wird das alles getan? Ja, Allah wird all dies auch werten. Ja, denn dort, wo Liebe ist, dort ist auch Loyalität, dort ist dann auch einander helfen und dann dementsprechend einander Gutes oder einander Schlechtes eingeben. Ja, und bei dieser Gelegenheit wird Allah dann also auch fragen, O Gesellschaft der Dschinn und der Menschen, sind nicht zu euch Gesandte von euch selbst gekommen, die euch meine Zeichen berichtet und euch vor dem Eintreffen dieses eures Tages gewarnt haben? Sie werden sagen, wir zeugen gegen uns selbst. Das diesseitige Leben hat sie getäuscht. Und sie zeugen gegen sich selbst, dass sie ungläubig waren. Ja, also die Zeichen waren alle da, Gesandte waren da. Allah hat zu allen Zeiten für die Rechtleitung gesorgt. Ja, aber die Menschen waren sich ihrer selber Feind. Und deswegen werden sie am Tag der Auferstehung auch gegen sich selbst aussagen, dass doch, es war alles da, doch wir haben diese Zeichen nicht für uns genutzt. Dies ist so, weil dein Herr die Städte nicht zu Unrecht vernichtet, während ihre Bewohner unachtsam sind. Für alle wird es Rangstufen geben, je nachdem, was sie getan haben. Und dein Herr ist nicht unachtsam dessen, was sie tun. Ja, das ist in der Diesseits genauso. Für jeden gibt es das, wofür er sich bemüht. Je nachdem, wie viel er sich bemüht, erreicht er mehr oder weniger. Ja, das ist im Diesseits ganz genauso. Für das, wo wir wirklich opfern, uns bemühen, arbeiten, nicht aufgeben, immer weitermachen, dort erreichen wir dann auch etwas. Ja, dort gibt es auch ein Gelingen, auch schon im Diesseits. Wie viel Mühe geben wir uns, zum Beispiel im beruflichen Bereich? Zum Beispiel im Studium, nach dem Studium, wenn wir uns noch spezialisieren wollen. Wie viel Mühe, wie viel Opfer, wie viel Schlaf, wie viel Ruhe und Ausruhzeiten und Freizeit wird geopfert, um in bestimmten Regionen des Lebens etwas zu erreichen. Oder schaut euch in den Armeen dieser Welt an. Nach welchen Kriterien werden die Rangstufen verteilt? Ja, nicht nach dem, wer wie gut aussieht oder wer gerne etwas sein würde, sondern nein, wie viel hast du vorher geleistet? Wie viel hast du dich bemüht? Wie viel Einsatz hast du gezeigt? Bist du ein Maximalist oder gehörst du zu den Minimalisten? Ja, und was ganz falsch ist, dass wir uns im Diesseits wie Maximalisten benehmen, also sehr bestrebt, sehr fleißig, sehr, ja, das sind alles gute Eigenschaften, aber schade, wenn sie doch dann nur für das diesseitige Bestreben ja, genutzt werden, einseitig genutzt werden. Und was Akhira-Angelegenheiten angeht, was die Angelegenheiten des Jenseits angeht, sind wir Minimalisten. Klug sind die, die auch im Diesseits Maximalisten sind, aber für das Jenseits. Also auf eine solche Art, aufrichtig, wertvolles, ehrliches tun, dass sie mit einer solchen Absicht auch hier schon arbeiten, dass es ihnen im Jenseits auch nützen wird. Ja, und darin dann auch das Beste geben. Dieser kriegt dann die Belohnung. Ja, jemand, der zum Beispiel an einem Wettbewerb teilnimmt. Ja, zum Beispiel, stellt euch vor, man malt ein Gemälde und möchte, dass das Teil eines Wettbewerbes wird. Dann wie malt man dieses Gemälde? Von wie vielen Winkeln betrachtet man es? Verbessert man es? Bessert es immer wieder aus? Wie viel Mühe gibt man sich? Ja, machen wir das so mit unseren Herzen, mit unserem Gebet, mit unseren Almosen, mit der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Ja, wir sollen uns nicht zufrieden geben mit, ach, Hauptsache, es läuft doch. Nein, wo kann ich was besser machen? Wo sind noch Mängel? Wo muss ich wirklich, wirklich höchste Alarmstufe schon, wo muss ich wirklich etwas ausbessern? Ansonsten werde ich mir selber noch schaden. Und dein Herr ist der Unbedürftige, voll der Barmherzigkeit. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ وَالرَّحْمَةِ. Er ist der Unbedürftige, voll der Barmherzigkeit. Wenn er will, lässt er euch vergehen und nach euch folgen, was er will, so wie er euch aus der Nachkommenschaft anderer Leute entstehen ließ. Ja, er ist Rani, er braucht nicht unser Bemühen, er ist unbedürftig. Ja, trotzdem ist er barmherzig. Das heißt, wenn wir einen Schritt auf Allah zutun, kommt er uns 10 Schritte entgegen. Wenn wir auf Allah zugehen, er läuft uns entgegen. Das ist die Barmherzigkeit von Allah. Obwohl er unsere Ibadah, unsere gottesdienstlichen Handlungen, unsere Frömmigkeiten nicht braucht. Ja, doch, wie gehen wir auf Allah zu? Schwerfällig, langsam, ungerne? Und merkt euch, wer heute auf Allahs Weg läuft, wird auch im nächsten Leben laufend in das Paradies eingehen. Und Allah sagt auch, dass für seine Ibadah, für seine Arbeit, für den Dienst an Allahs Sache, braucht er uns nicht. Ja, weil manchmal sagen wir, jetzt habe ich wirklich viel getan, das reicht jetzt. Wir setzen uns selber schon ein Limit, jetzt habe ich viel Frömmigkeit geübt, jetzt habe ich viel gelächelt und Wahrheit gesagt und gebetet und ja, was auch immer. Jetzt kann ich nicht mehr. Okay, dann hört einfach auf damit. Er wird einfach diese Aufgabe, diese Ehre, diese Sharaf, wird er einfach anderen geben. Diese Möglichkeit, Allah dienen zu dürfen. Das ist die Arbeit Allahs. Die stoppt nicht, nur weil wir müde werden. Die läuft schon seit mehr als tausenden von Jahren. Mehr, so seit dem ersten Propheten läuft diese Arbeit schon. Ja, er braucht uns nicht, sondern es ist eine Gnade, dass er uns diese Arbeit, diesen Dienst an ihn tun lässt. Gewiss, was euch versprochen wird, wird sicher eintreffen. Und ihr werdet euch ihm nicht entziehen können. Sag, o mein Volk, handelt nach eurer Stellung. Ich werde ebenfalls so handeln. Dann werdet ihr noch erfahren, wem die letztendliche Wohnstätte gehören wird. Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohlergehen. Und sie haben Allah mit dem, was er an Früchten auf den Saatfeldern und Vieh wachsen lässt, einen Anteil bestimmt. Ja, ab dieser Eier wird jetzt über einige Sitten und Rituale der Araber der Zeit der Unwissenheit, also der vorislamischen Zeit der Jahiliyyah, wird jetzt angesprochen werden. Das waren Sitten und Rituale, die sie mehr oder weniger selbst fabriziert hatten, es aber als Religion betrachteten und darauf auch sehr fest verwurzelt waren und dagegenüber die Wahrheit nicht akzeptieren wollten. Ja, und das ist uns auch nicht so unbekannt, das ist mehr oder weniger mit allen Menschen zu jeder Zeit, dass sie das, was sie halt kennen, für gut und richtig halten und das, was ihnen erstmal, auch wenn es wahr ist und gut und richtig ist, aber was ihnen neu ist, dass sie das erstmal verweigern. Und sie haben Allah mit dem, was er an Früchten auf den Saatfeldern und Vieh wachsen lässt, einen Anteil bestimmt. Und sie sagen, dies ist für Allah, so behaupten sie, und dies ist für unsere Teilhabe. Was nun für ihre Teilhaber bestimmt ist, gelangt nicht zu Allah. Was aber für Allah bestimmt ist, gelangt zu ihren Teilhabern. Wie böse ist, was sie urteilen. Ja, das war also so. Die Ernte wurde eingeholt. Und es wurde vorher schon festgesetzt, dass von der Ernte wird ein Anteil Allah gewidmet sein, wird ihm geopfert werden, wird ihm gegeben werden. Und dieser Teil wurde dann als Almosen an die Armen und Bedürftigen verteilt. Ein anderer Teil wurde festgesetzt, gewidmet für die Götzen. Und dies wurde dann verteilt an die Pfleger der Götzen, ja, diejenigen, die Götzen instand hielten, wie Priesterklasse, könnt ihr vielleicht verstehen. Was passierte dann? Wenn nämlich die Ernte weniger ausfiel als erwartet, dann wurde der Anteil der Götzen, konnte ja nicht gemindert werden. Was hat man getan? Man hat einen Teil von dem Anteil, der für Allah bestimmt war, einen Teil davon genommen, damit der Anteil der Götzen nicht gemindert werden musste. Also man hat Allahs Teil gemindert und das den Götzen gegeben. Ja? Und so wurde natürlich, ihre Prioritäten wurden damit ganz klar herausgestellt. Ja, und Allah beurteilt das als, wie böse ist, was sie urteilen. Und ebenso haben vielen der Götzendiener ihre Teilhaber wohlgefällig erscheinen lassen, ihre Kinder zu töten, um sie ins Verderben zu stürzen und um ihnen ihre Religion zu verdecken. Wenn Allah wollte, hätten sie es nicht getan. So lasse sie allein mit dem, was sie an Lügen ersinnen. Ja, also diese Schirk, ja, diese Mehrgötterei, diese Kulte, die sie in der Mehrgötterei, um ihre Götzen zu erfreuen, dann eingeführt hatten, machten sie so blind, dass sie sogar, und das ist bekannt in der Geschichte, dass die mehr oder weniger die meisten Götzenkulte, sei es der Sonnenkult, der Kriegsgott, der in vielen götzenanbeterischen Kulturen auch geheiligt wurde und viele, viele andere Gottheiten, dass das Menschenopfer und vor allem das Opfer von kleinen Kindern, von Neugeborenen auch oft, ja, dass diese Opfer gang und gäbe waren. Das könnt ihr googeln, wenn ihr möchtet. Ja, die verschiedenen Opfer der Azteken und der verschiedenen Kulturen, die Sonne als Gott verehrten, die verschiedenen Kulturen, die den Mond als Gott verehrten. Ja, Menschenopfer waren mehr oder weniger in fast jeder dieser Kulturen oder Religionsgemeinschaften gang und gäbe. Und Allah sagt, dass was für ein Gräuel, dass im Namen der Religion solch eine Gräueltat und Ungerechtigkeit gemacht wird. Ja, und manchmal wurden die Kinder geopfert, also wirklich getötet, und manchmal wurden sie auch einfach bei den Altaren gelassen, dass sie dort dann aufwachsen sollten oder manchmal sogar auch vielleicht verhungerten. Das war dann je nach Ort und Zeit sehr verschieden. Ja, der Gräuel bleibt aber derselbe. Und sie sagen, dies sind verwehrtes Vieh und verwehrte Früchte auf den Saatfeldern. Niemand kostet davon, außer wen wir essen lassen wollen. So behaupten sie. Und es gibt nach ihrer Behauptung Vieh, dessen Rücken zum Tragen von Lasten verboten ist, und Vieh, über das sie den Namen Allahs nicht aussprechen, womit sie Lügen gegen ihn ersinnen. er wird ihnen vergelten, was sie stets an Lügen ersinnen. Jetzt, wenn man das alles macht, das ist ja schon schlimm genug, Sachen einfach Menschen zu verbieten, zu nutzen. Das Tier dürft ihr nicht benutzen als Lasttier, das dürft ihr nicht essen, diese Früchte sind euch nicht erlaubt. Das ist schon schlimm genug. Das alles aber im Namen Allahs zu machen und es als Religion den Menschen zu präsentieren, ist ein großes Verbrechen und Allah droht ihnen hier auch, er wird ihnen vergelten, was sie stets an Lügen ersinnen. Ja, ist für uns auch alle eine Warnung, dass wir nicht unsere eigenen Neigungen als Religion verkleiden und den Menschen präsentieren, ja, und damit vielleicht mehr Druck ausüben zu können, dass hier, das ist die Religion von Allah, das ist ja nicht meine Rede. Ja, das ist eine Sache, die Allah streng verurteilt. Ja, und das gibt es auch heute noch in muslimischen Ländern sehr weit verbreitet. Manche Sitten, dass dieses und dieses Tier oder diese und diese Süßspeise manchmal sogar, das kenne ich aus meiner eigenen Kultur, ist nicht für Frauen oder in anderen Ländern wieder nicht für Männer erlaubt. Ja, und das sind selbst erfundene Einschränkungen und das gefällt Allah nicht. Ja, weil es mit der wahren Religion nichts zu tun hat. Und sie sagen, was in den Leibern dieses Viehs ist, ist unseren Männern vorbehalten, unseren Gattinnen aber verboten. Wenn es aber totgeboren ist, so haben sie alle daran teil. Er wird ihnen ihre ersonnene Zuschreibung vergelten, er ist ja allweise und allwissend. Ja, also wieder diese selbst erfundenen Einschränkungen, der darf nicht und das ist alles im Namen der Religion, ja, das ist etwas, was Allah nicht gefällt. Verloren sind diejenigen, die ihre Kinder in Torheit und ohne Wissen töten und verbieten, womit Allah sie versorgt hat, indem sie Lügen gegen Allah ersinnen. Sie sind fürwahr irre gegangen und nicht rechtgeleitet gewesen. Ja, und dieses Töten der Kinder, jetzt denken wir vielleicht, das ist ja sehr mittelalterlich oder sogar vorzeitlich, ja, das ist ja schon etwas, was wir gar nichts mehr damit zu tun haben in unseren modernen Zeiten. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass auch heute noch es viele moderne und geschminkte Gesichter, ja, also schön gemachte Gesichter gibt, für das Töten von Kindern. Ja, besonders Mädchen sind in manchen Kulturkreisen so unbeliebt, dass man sogar manchmal ja, in manchen Gesellschaften sehen kann, dass es schon unglaublich wenig Mädchen gibt, weil sie halt schon, bevor sie überhaupt geboren werden können, ihnen das Leben schon genommen wird. Ja, und das ist ein Gräuel bei Allah und das kann nicht schön geheißen oder schön gefunden werden. Und er ist es, der Gärten mit Spalieren und ohne Spaliere entstehen lässt, sowie Palmen und sonstige Pflanzen mit unterschiedlichen Erntesorten und Öl- und Granatapfelbäume, die einander ähnlich und unähnlich sind. Esst von ihren Früchten, wenn sie Früchte tragen, und entrichtet am Tag ihrer Ernte ihren Pflichtanteil, der darauf steht. Doch seid nicht maßlos, er liebt nicht die Maßlosen. Also alles ist von Allah erschaffen, es ist für euch erschaffen, ihr sollt es ja nutzen. Ihr sollt nicht es für verboten erklären, das, was Allah als gut und nützlich erschaffen hat. Ihr sollt es nutzen und es genießen. Nur, die Bedingung ist, gebt auch den Teil, den Allah festgesetzt hat, der ist für unsere Ummah die Zakat. Und gebt also auch anderen ab, denkt auch an andere, nutzt es. Das Nutzen ist nicht verboten. Nur gebt also auch einen Teil ab, seid dankbar dafür und seid nicht maßlos. Allah liebt nicht das Übertreten und das maßlose Verhalten. Und an Vieh lässt Allah entstehen Lasttiere und Kleintiere. Esst von dem, womit Allah euch versorgt hat und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er ist euch ein deutlicher Feind. Ja, wie folgt man jetzt hier in diesem Kontext den Fußstapfen Shaitans, indem man nämlich selber über Halal und Haram, über erlaubt und nicht erlaubt, erlaubt und verboten urteilt. Ja, das ist, steht nur Allah zu, auf beide Weisen, entweder etwas Erlaubtes für verboten erklären oder etwas Verboten für erlaubt erklären. Das sind Dinge, die stehen Allah alleine zu. 8 Tiere zu Paaren hat er euch erschaffen, von den Schafen 2 und von den Ziegen 2. Sag, sind es die beiden Männchen, die er verboten hat, oder die beiden Weibchen, oder was der Mutterleib der beiden Weibchen umschließt? Tut es mir kund, aufgrund von wirklichem Wissen, wenn ihr wahrhaftig seid. Und auch von den Kamelen 2 und von den Rindern 2. Sag, sind es die beiden Männchen, die er verboten hat, oder die beiden Weibchen, oder was der Mutterleib der beiden Weibchen umschließt? Oder wart ihr Zeugen, als Allah euch dies anbefahl? Wer ist denn ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt, um die Menschen ohne Wissen in die Irre zu führen? Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Ja, also in all diesen Ayat ist eine große Warnung, dass in Dien-Angelegenheiten, in religiösen Angelegenheiten, haben eure eigenen Neigungen und eure Meinungen haben keine Rolle zu spielen, sondern es muss wirkliches Wissen auf Basis von dem, was Allah offenbart hat, sein. Sag, ich finde in dem, was mir als Offenbarung eingegeben wurde, nichts, das für den Essenden zu essen verboten wäre, außer es ist verendetes oder ausgeflossenes Blut oder Schweinefleisch. Denn das ist ein Gräuel oder ein Frevel, worüber ein anderer Name als Allahs angerufen worden ist. Ja, das sind jetzt die abgezählten paar Dinge, die verboten sind. Wer sich aber in einer Zwangslage befindet, ohne zu begehren oder das Maß zu überschreiten, so ist dein Herr allvergebend und barmherzig. Ja, die Dinge, die haram sind, sind wenige abgezählte, die uns jetzt hier vorgeführt wurden. Und selbst die, über diese gibt Allah trotzdem noch diesen Erlass, eine Ausnahme, nämlich derjenige, der sich in einer Zwangslage befindet, kann trotzdem dann davon so viel essen, wie es nötig ist, um zu überleben, ohne es zu begehren oder das Maß zu überschreiten. Und denen, die dem Judentum angehören, haben wir alles verboten, was Klauen besitzt. Und von den Rindern und dem Kleinvieh haben wir ihnen das Fett verboten. Außerdem, was ihre Rücken und ihre Eingeweide tragen. Oder was mit Knochen verwachsen ist. Damit haben wir ihnen ihre Übertretung vergolten. Und wir sagen ganz gewiss die Wahrheit. Ja, aus dieser Eier erfahren wir jetzt, dass also, wenn der Mensch Allah immer wieder ungehorsam ist, dann kann es manchmal auch passieren, dass ihm Rizq, Versorgung verwehrt wird, die Allah eigentlich erlaubt und halal gemacht hatte. Ja, also das ist auch eine Art und Weise, wie etwas verwehrt werden kann. Wenn sie dich nun der Lüge bezichtigen, dann sag, euer Herr ist voll umfassender Barmherzigkeit, aber vom übeltätigen Volk wird seine Gewalt nicht abgewandt. Diejenigen, die ihm beigesellen, werden sagen, wenn Allah gewollt hätte, hätten wir ihm nichts beigesellt und auch nicht unsere Väter und wir hätten nichts verboten. Ebenso haben diejenigen vor ihnen ihre Gesandten der Lüge bezichtigt, bis sie unsere Gewalt kosteten. Sag, habt ihr irgendein Wissen, das ihr uns vorbringen könnt? Ihr folgt ja nur Mutmaßungen. Ja, hier ist also wieder dieser Unterschied. Wahre Religiosität und reine rituelle Handlungen, die frei und in denen keine Seele mehr innewohnt. Ihr folgt ja nur Mutmaßungen und ihr stellt nur Schätzungen dar. Sag, Allah hat das überzeugende Beweismittel. Wenn er gewollt hätte, hätte er euch fürwahr allesamt recht geleitet. Sag, bringt eure Zeugen her, die bezeugen, dass Allah dies verboten hat. Wenn sie es dann bezeugen, so bezeuge es nicht mit ihnen. Und folge nicht den Neigungen derjenigen, die unsere Zeichen für Lüge erklären und die nicht an das Jenseits glauben und ihren Herrn andere gleichsetzen. Jetzt haben wir den letzten paar Ayat mit viel Einzelheiten und detailliert über Haram und Halal und die Rituale der Jahiliyyah-Araber gelesen. Ja, warum? Warum sind so viele Einzelheiten über gerade die Nahrung uns mitgegeben worden? Ja, weil der große Teil unseres Lebens nun mal mit Nahrung zu tun hat. Mit dem Verspeisen der Nahrung selber, mit dem Vor- und dem Nachbereiten, mit dem Verdienen, mit dem Begehren der Nahrung. Ja, das hat also einen großen Einfluss auf unser Leben, und du bist, was du isst, hat auch noch eine Wahrheit, dieser Satz. Nämlich, dass das, was wir zu uns nehmen, einen großen Einfluss auf unsere Persönlichkeit, auf unsere Entwicklung hat, auf unsere Kulturen hat. Ja, und eine andere wichtige Sache, dass im Gegensatz zu manch anderen Religionsgemeinschaften, wo nämlich Din und Dunya, das Religion und das diesseitige Angelegenheiten, dass diese beiden Dinge unterschiedlich behandelt werden oder getrennt voneinander werden. Dies verhält sich in unserer Religion, im Islam, nicht so. Ja, für uns sind Din und Dunya eins. Ja, der Din, die Religion, umfasst alle Aspekte unseres Lebens, unseres menschlichen, diesseitigen Lebens und hat also in jedem Bereich etwas zu sagen, etwas zu richten, etwas besser zu machen. Und wir lernen auch, dass also nochmal dieses Recht, etwas Haram zu erklären, und genauso auch etwas zu Halal zu erklären. Aber wir sehen, in den letzten paar Ayat wurde der Schwerpunkt immer darauf gelegt, dass die Araber der Jahiliyyah etwas für Haram erklärt hatten. Ja, und dass dies vor allem Allah nicht gefallen hat, dass man etwas verboten und verwehrt macht. Obwohl natürlich auch das Halal-Erklären von etwas Haram auch allein das Recht von Allah ist. Wir lesen im Koran zum Beispiel auch, Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, O Prophet, sallallahu alaihi wasallam, warum verbietest du etwas, warum machst du etwas haram, was Allah dir erlaubt gemacht hatte? Ja, also selbst dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, wurde dieses Recht nicht gegeben, geschweige denn, dass irgendeiner von uns dieses Recht nehmen darf. Ja, am Anfang von Surat al-Baqarah haben wir schon gelesen, Kulu min tayyibati ma razaqnakum, esst von den guten und reinen Dingen, mit denen wir euch versorgt haben. Ja, das zeigt uns also alles nochmal, der Din umfasst unser gesamtes Leben, so ist die Natur unserer Religion. Sie umfasst sich nie oder sie ergießt sich nicht nur auf ein paar Rituale und das ist dann der ganze Din, sondern sie umfasst wirklich alles, was das menschliche Leben ausmacht.